werden sie sagen, Preis sei dir, du bist unser Schutzherr, nicht sie. Nein, vielmehr dienten sie den Djinn, die meisten von ihnen glauben an sie.